Abschnitt 18 aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Der Alte vom Berge. Hell scheint die Sonne gegen den weißen Berg. Die Buchenjungenden brennen. Der Stangenort lodert. Der Fichtenhorst steht in Flammenschein. Meisen zwitschern, Goldfinken flöten, Heer schwatzen. Das Geschwätz bricht ab, setzt als Gezeter wieder ein, flaut ab, schwillt an und endet in einem schneidenden Gekreische. An der steilsten Stelle der grauen Wand, auf dem schimmernden Schneefleck, leuchtet ein roter Fleck auf. Schimpfend und lästernd fallen die bunten Vögel in der krummen Linde über der Felsplatte ein, stellen sich entsetzlich giftig an und stieben ärgerlich keifend ab. Einen schiefen Blick schickt ihnen der Fuchs nach. Dann reckt er sich, gähnt herzhaft, streckt sich abermals, fährt zusammen und beginnt, sich heftig mit dem Hinterlaufe hinter dem Gehör zu kratzen, wohlig dabei knurrend, fährt dann mit dem Fange nach der Keule, flöht sich auch dort ausgiebig, kratzt sich stöhnend und murrend den Nacken und sitzt dann würdevoll da, ab und zu den Kopf wendend. Vom Vorholze, tief unter ihm, fallen hastige Axtschläge herauf. Es stört ihn nicht. Das eilige Kreischen der Säge ertönt, ihn kümmert es nicht. Ein knirschender Laut wird hörbar, dem ein Prasseln folgt, das in einem dröhnenden Poltern endigt. Ihm ist das gleich. Der Berg zittert leise, dann stärker, ein wildes Gebrüll donnert durch die Luft. Auch das lässt ihn kalt. Die Arbeit der Holzfäller ist er seit 7 Jahren gewöhnt und die Sprengschüsse der Steinbrucharbeiter erst recht. Auch das Piepsen der Goldhähnchen, das Zetern des Zaunkönigs und das Trillern der Schwarzmeisen bringt ihn nicht aus seiner Ruhe. Vor 6 Jahren reizte es ihn, einen Versuch zu wagen. Jetzt weiß er, dass das keinen Zweck hat. Er gähnt, reckt sich, kratzt sich abermals, regelt sich in der Sonne und hockt dann wieder unbeweglich da. Eine ganze Weile sitzt er so, bis die Flöhe unter der warmen Decke gar zu frech in seinem grau bereiften Balge werden und er sie wieder mit Klaue und Zahn zur Ruhe bringen muss. Aber mitten in dieser Beschäftigung hält er ein. Seine bernsteingelben Seher erweitern sich, seine schwarzen Gehöre stellen sich aufrecht. Da, halb rechts unten, sind sie wieder, die beiden Töne, die er vernahm, und noch einmal das Brechen und noch einmal das Husten. Der Fuchs steckt wieder die sorglose Miene auf. Es ist nichts, wenigstens nichts Schlimmes. Ein Mensch zwar, aber ein guter Bekannter, der alte Oberholzhauer, in dessen tranduftender Fährte sich immer etwas Gutes findet. Ein Entchen Wursthaut, ein Stückchen Butterbrotrinde, ein Bücklingskopf. Ach ja, Wursthaut und Bücklingskopf. Der Fuchs zieht Geschmacksfäden, die silbern in der Sonne blitzen, und in seinem Wanst rumpelt und pumpelt es. Vorgestern Plattfrost und steifer Nordost, gestern Schlackschnee. Das waren 2 magere Tage. Eine verluderte Krähe, ein scheußlich salziger Heringsschwanz, ein steinharter Knochen mit nichts daran. Und 12 Nachtschmetterlinge, die hinter der losen Rinde eines Buchenstumpfes überwinterten. Das war alles. Aber heute wird es mehr geben. Den ganzen Morgen hat es geschneit und es wird noch mehr schneien, denn die Luft ist still und weich. Aber brach da unten nicht etwas? Natürlich, ein Hase ist es, den der alte Mann aus dem Lager trat. Die dicke Lunte des Fuchses zuckt hin und her, dass die weiße Blume blitzt. Der Hase hoppelt gerade auf die Steinplatte zu. Langsam schiebt sich der Fuchs voran. Da bröckelt der Schneerand der Steinplatte ab, fällt rauschend in das Buchenlaub. Der Hase hält inne, macht einen Kegel und hobbelt im rechten Winkel fort. Also, dieses Mal gelang es nicht, wie meistenteils. Aber nun merkt der alte Fuchs recht, wie sehr es ihn hungert. Ganz elend wird ihm inwendig. Es hat keinen Zweck, hier sitzen zu bleiben. Sonne auf dem Balge wärmt ja, aber frisches Fleisch im Balge hält wärmer. Es ist noch heller Tag. Aber hier oben am Berge ist die Luft rein, und wenn ein Bummel durch Busch und Stangenort auch nicht viel einbringt, etwas kommt immer dabei heraus. Fort ist er. Ein helles Knirren der langen Grashalme, Ab und zu das Zerstäuben des Schneebehanges zeigt, wo er blieb. Jetzt taucht er in der alten Holzriese auf, sichert einen Augenblick zum Abhange hin und ist wieder fort. Der Wanderfalke, der auf der höchsten Zacke des zopftrockenen Buchenüberhälters hakt, äugt unter sich, denn Reiniger macht sich dort zu schaffen. Irgendetwas findet er dort immer, auch heute. Viel ist es ja nicht, nur der Rest einer Krähe. Der Hunger treibt es hinein. Weiter geht es auf dem engen, hochverschneiten Passe zwischen den Jungbuchen. Ab und zu unterbricht eine Flucht über einen faulen Stamm oder eine hinderliche Klippe das langsame Schnüren. Hin und wieder verhofft er auch ein wenig. Allzu verlockend schwirrt und schnurrt das Meisenvolk, nach Frostspannern suchend, über den Schnee hin. Meist bringt diese Jagd nichts ein, aber einen Augenblick kann man schon daran wenden. Vielleicht glückt es. Aber schon schnürt er weiter. Die Finkmeise hat ihn spitz. Sie schlägt Lärm und schimpfend stiebt die ganze Trupp in die Kronen. Nun aber schnell fort, denn diese Gesellschaft ist lästig. Also umgedreht, in die Dickung, den Berg hinauf und von oben her in das Stangenholz hinein. Langsam, hier riecht es nach Maus, ganz frisch sogar. Mit schiefem Kopfe steht ihr vor dem schwarzen Loche in dem Schnee. Etwas Graubraunes will heraus. Er fasst zu. Es quietscht, eine schnelle Bewegung des Kopfes, ein heftiges Wedeln der Lunte, ein lautes Schmatzen und weiter schnürt er. Hier riecht es nach Reh, darum halt. Auch ganz frisch. Darum entlang in der Doppelfährte. Ricke mit Kitz, aber beide gesund. Dann hat es keinen Zweck. Einen Augenblick überlegt er. Hier irgendwo wurde er einmal sehr satt. Richtig, halb links, um die grauen hohen Felsen herum, an dem Fichtenhorst vorbei, unter den losen Steinplatten hindurch, in das große Trümmerloch hinein. Hier hatte er an einem schönen Spätherbstmorgen gelegen und sich den Balg vom Nachttau getrocknet. Da hatte er es knallen hören, nicht sehr weit, und nach einem Weilchen brach es über der Schlucht, Steine polterten, Schutt rieselte, und rasselnd fiel es in Laub und Kraut. Er hatte sich schnell in Sicherheit gebracht, aber abends, als die Eule schrie, war er auf Umwegen an die Schlucht herangeschnürt. Da war er auf Rehschweiß gestoßen, hatte immer mehr gefunden und hatte die Rotfährte gehalten bis an die steile Wand, war das Zickzackband der Wand hinabgeschlichen, und als er im Grunde war, da schlug ihm die volle Rehwitterung entgegen. Das war ein Fest. Eine Flucht machte der Bock noch, aber keine zweite mehr. Da hatte er ihn an der Drossel, und lange Zeit zum Klagen ließ er ihm nicht. In der Nacht war er satt geworden, dass es für 2 Tage hinlangte. Aber alle Tage sind nicht so. Heute riecht es hier nur nach Schnee und Moos und Mulm. Also weiter, die Klippen hinauf, an der Wand entlang in den Hohlweg hinein. Wieder in die Klippen und wieder heraus. Aber die Höhle könnte man mitnehmen. Einmal gab es dort einen angeschweißten Hasen, der sich da gesteckt hatte. Ein anderes Mal einen Jungdachs, der vergeblich an den Wänden herumfuhr, als Reinicke in dem Ausgang erschien. Und einige Siebenschläfer waren dort auch erbeutet. Ja, einmal sogar eine Eule. Hier ist nichts da, nur Eistapfen und Schnee. Ein paar dicke Motten finden sich schließlich noch. Die werden mitgenommen. Aber die Fledermaus bleibt hängen. Nichts wie Haut und Knochen. Und sie riecht schlecht. Missmutig überlegt er, wohin er sich nun wenden solle. Da fährt er zusammen. Über ihm erschallt des Hasen Todesklage. Mit jäher Flucht nimmt er den Kopf der Klippe und will auf die folgende, von der er in das helle Holz äugen kann. Da verhofft er. Hasenklage verspricht oft mehr, als sie hält. Es ist schon lange her, aber wer das einmal durchgemacht hat, der vergisst es nicht. Das war auch so ein weicher, milder Wintertag nach steifem Nordost, und er hatte auch 2 Tage gehungert oder noch länger. Er war um die Mittagszeit durch das Stangenholz geschnürt, es schneite breit und langsam und kein Lüftchen ging. Da erscholl über ihm der jämmerliche Laut. Er kannte ihn gut. So hatte der Has geklagt, den er 8 Tage vorher riss. Ein merkwürdiger Has, denn er saß mit dem Halse in einer der dünnen, langen Ranken, von denen oft Stücke an den guten Wursthäuten sind. Und da dachte Reinicke, es säße wieder so ein Häslein fest und war, ohne erst Wind zu nehmen, losgetrabt, bis vor den Baum, von woher das Klagen kam. Und da hatte sich der Baum so merkwürdig schnell bewegt. Reineke fühlte ein Stechen und Schneiden an der linken Seite, sah es blitzen, hörte es krachen und kam erst wieder recht zur Besinnung, als er in seinem Feldloche saß und sich die brennende Seite leckte. Seit der Zeit holte er sich immer erst Wind. Seher und Gehör trügen, die Nase nie. Eine Weile windet er. Dann schleicht er vorsichtig den Hang entlang, bis er unter dem Winde ist. Und da bleibt er. Noch einmal klagt der Hase, matter, schwächer, immer gedämpfter klingt es. Der Fuchs schleicht langsam näher, immer den Kopf hoch, immer mit den Nasenflügeln heftig schnuppernd und die Sehe auf jeden Stamm richtend. Dort, geradeaus, muss es sein. Aber er gewahrt auf dem Schnee kein zuckendes, zappelndes Ding. Ringsumher ist es still und stumm, und es riecht nur nach Stein und Holz und Moos und Schnee. Die Sache stimmt nicht. Reineke setzt sich auf die Keulen. Er hat ja viel Hunger, aber er hat auch viel Zeit. War es ein Has, so kriegt er ihn immer noch. Und war es keiner, dann ist es umso besser. Aber jetzt lässt sich da etwas vernehmen. Es war, wie wenn eine Eichkatze am Stamm kratzt. Aber dann ist wieder alles still. Jetzt hat sich da an dem Baume etwas bewegt. Reineke windet wieder. Hier kesselt der Wind. Ganz leise und langsam schleicht der Fuchs nach rechts, alle Augenblicke verhoffend, dann wieder weiterschleichend, um abermals zu verhoffen. Auf einmal fährt er zurück, stößt ein kurzes, heiseres Gebell aus, wendet jäh um und trollt, so schnell er kann, dem dichten Bestand zu, dass der Schnee stäubt. Es war nicht Has, es war Mensch. Reineke ist sehr vorsichtig geworden. Er traut sich aus den Dickungen nicht heraus, und erst, wie der Himmel alles Rot verloren hat, die Goldhähnchen schon tiefer suchen, die Zeisige in den Fichten einfallen, im hellen Holze die Eule heult und die Steinbruchsarbeiter laut singend hinter dem tanzenden Lichte den Steinweg hinabtrampeln, da bekommt er die alte Sicherheit wieder. Aber viel länger als vorhin holt er sich in jeder Schlucht und auf jedem Kamme erst Wind. Es ist schon recht dunkel, da schnürt er den Holzfahrweg entlang, findet am Frühstücksplatz eine Wursthaut, an einem Stück Papier etwas Schmalz, greift am Bach eine Maus, regt sich zwischen Holz und Feld an den frischen Hasenspuren auf, prüft alle Rehfährten darauf hin, ob sich nicht Schweißwitterung an einer davon findet, schart auf dem Felde aus dem Mist einen faulen Hühnerkopf, wirkt ein stinkendes Darmende hinein, das er aus einem anderen Misthaufen kratzt, stattet dem Fischteich einen erfolglosen Besuch ab und schleicht in der späten Dämmerung um das Gut herum, bis laute Menschenstimmen ihn verjagen. So trabt er in großem Bogen zum Dorfe, findet am letzten Hause auf dem Dunkplatz einen Ballen fettiger Schweinehaare vom Schlachtfest, die er mit Widerstreben herunterwirkt, gedenkt traurig der Nacht, als er hier die halbwüchsige Katze erwischte, musste eilig abtrollen, weil ein kläffender Spitz in den Hof hinausfährt, stellt am Bache fest, dass die Enten und Gänse wohl da waren, aber nicht mehr dort sind, findet am Luderplatze nur blanke Pferdeknochen, am Kalkofen überhaupt nichts, bei der Mühle dasselbe, und macht auf seiner meilenlangen Fahrt durch die Feldmarken und die 7 Berge hinter ihnen die Erfahrung, dass der Has viel zu hellhörig ist und dass die Hühner verschwunden zu sein scheinen. Eine einzige Maus scharrt er mit vieler Mühe noch aus, dann ist die Nacht hin und er trollt dem Holze wieder zu, in der stillen Hoffnung, in den Schlehenbüschen noch einen Igel im Winterlager zu finden oder auf der Luzerne davor einige Mäuse zu greifen. Der Igel aber liegt unter schützendem Schnee und Mäuse gibt es auch nicht. Als er ganz trübselig den Bach entlang schnürt, stößt er auf frische Rehwitterung. Gewohnheitsmäßig, aber ohne Hoffnung, schnürt er der Fährte zu und steckt die Nase hinein. Sofort ist er wieder munter, denn in der Fährte liegt ein Tröpfchen Schweiß. Bei dem Wurfboden einer Buche findet er wieder Schweiß in der Fährte, einen breiteren Tropfen, und je näher er an den Buchenaufschlag kommt, umso stärker werden die Schweißflecke im Schnee, umso frischer sind sie und immer heftiger weht Reinekes buschige Rute. Ganz vorsichtig schleicht er in dem Hauptwechsel entlang, bis er in dem Buchenaufschlag ist. Da hat er auch dicht vor sich die volle Rehwitterung. Noch vorsichtiger schleicht er näher. Da rauscht es schon über ihm, poltert es, rasselt es, stiebt es. Und nun schleicht er nicht mehr. Er schnürt eiliger, immer hastiger. Und je schneller es vor ihm bricht und rauscht, umso flüchtiger wird er. Immer unter dem Winde, neben der kranken Fährte, die Nase einen halben Fuß über dem Schnee. Das laufkranke Kitz flüchtet bergan, Reinicke immer hinter ihm drein. Es schlägt einen Haken, macht einen Widergang, lässt den Fuchs hinter sich, aber der hält die Fährte, und als es zitternd und keuchend verhofft, weil bei jeder Flucht die Schalen durch die harte Schneekruste treten und die Läufe immer mehr schmerzen, da vernimmt es des Verfolgers lautes Hecheln schon unter sich. Es flüchtet bergauf, über faule Stöcke, zwischen Klippen hindurch, in die verschneiten Dickungen hinein, in das Stangenholz, aber Reinicke ist immer dicht an ihm. Immer kürzer wird das Reh, immer länger der Fuchs, einmal schon fast ihr Haar, aber laut aufklagend reißt es sich los, bricht seitwärts aus und poltert in der vereisten Holzriese den Hang hinab. Ihm nach trabt der Fuchs. Seine Seher glühen. Lang hängt die Zunge aus den schwarzen Lefzen. Fest angelegt sind die spitzen Gehöre. Die Lunte flattert wie eine Fahne über seinen Rücken. Schaum spritzt rechts und links in den Schnee. Jetzt ist er bei dem Reh. Es wird noch einmal hoch, flüchtet durch den verschneiten Aufschlag. Aber der Fuchs ist jetzt immer Seite an Seite mit ihm und springt bei jeder dritten Flucht an ihm herauf. Jetzt fasst er an, zieht nieder. Jämmerlich klingt das Angstgeschrei durch den Wald. Frecher, antwortet der Bass eines Altrehes. Ein Schmalreh schmählt, und dann ist es still. In dem kleinen Erdfalle, neben dem breiten Steinblock, unter dem sparrigen Holunderbusch, schlagen des Kitzes Hinterläufe den Schnee von dem Buchenlaube. An der Kehle zerrt und reißt knurrend und keuchend der Fuchs, bis es ihm nass und heiß entgegenquillt. Da hält er inne und leckt, fasst noch einmal an, reißt noch einmal, stößt seine Nase zwischen die Lauscher, unter das Vorderblatt, in die Dünnungen, in den Spiegel des Rehes, zupft erst hinter dem Blatt, reißt heftiger, verhofft, windet und schneidet an. Er ist nicht mehr der saubere Fuchs, dessen eisgrau bereifter Balg wie geleckt aussieht. Das Gesicht ist rot besudelt, der weiße Brustplatz ist fort. Er zieht und zerrt, reißt die Öffnung weiter und hält plötzlich inne. Sein Rückenhaar sträubt sich, heiser faucht, dumpf murrt er und giftig keckernd fährt er einem anderen Fuchse entgegen, der seit einer Stunde der Rotfährte gefolgt ist. Wieder wird es laut im Walde, so laut, dass die Steinbrucharbeiter, die in dem Holzweg hintereinander herstampfen, erstaunt stehen bleiben und eine Weile dem gellenden Kreischen zuhören, das sich den Berg hinaufzieht, bis es auf dem Kamme verhallt. Der Alte vom Berge hat den Schmarotzer abgebissen. Eilig, aber immer windend und verhoffend, schnürt er zu seiner Beute zurück und füllt sich bis zum Platzen. Erst als es ganz licht ist, und die Forstarbeiter mit Axt und Säge laut werden im hohen Holze, als die Zeisige die Fichten verlassen, die Krähen über den Berg streichen, Goldfink, Heer und Zaunkönig sich melden, schiebt er mit der Nase den Schnee von allen Seiten über das Reh, es für die kommende Nacht aufhebend. Faul und dick schnürt er dem Steig entlang, bis zu dem Loche, in dem sich die Quelle sammelt. Da schlappt und schlappt und schlappt er das eisige Wasser, bis sein Brand gestillt ist, rollt sich im weichen Schnee und schnürt dann den Hang hinauf bis vor seine Burg. Die Sonne kommt rot und rund an der Flanke des Berges hoch und trifft eben noch die weiße Spitze von Reiniges Lunte, die gerade in der Spalte verschwindet, die in seinen Bau führt. Da wird der Tag verschlafen und vielleicht die Nacht dazu. Und am Ende noch ein Tag, wenn ihn der Durst nicht heraustreibt. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Mai 2025.